die Zentrale der telepathischen Kräfte. Die absurden Geschehnisse von Watergate, die Wahnvorstellungen eines ganzen Volkes bei einem Ereignis ohne größere Bedeutung, scheinen Hess hinsichtlich einer Fernhypnose recht zu geben, wenn auch hierbei eine unbekannte Droge nicht notwendig ist. Die Presse, der Rundfunk, das Fernsehen und sogar ernstzunehmende Politiker verlieren den Sinn für die Wirklichkeit. Alle Schritte, die besonders während der letzten Tage seiner Präsidentschaft von Nixon selbst unternommen wurden, erweckten den Eindruck, als ob er hypnotisiert wäre und an seinem eigenen Untergang arbeite. Ähnliches geschieht durch die völlig selbstmörderischen Entscheidungen des Präsidenten Thieu in Südvietnam, der seine Armeen kampflos zurückzieht und sein Land und seine mächtige Kriegsmaschinerie in nur 3 Wochen in den Zusammenbruch führt angesichts eines Feindes, der sich des gesamten Gebietes bemächtigt, ohne auch nur einen Schuss abzugeben. Bis zum heutigen Tage müssten im Pentagon Zweifel darüber bestehen, was sich dort wirklich abgespielt hat. Andererseits stellt sich während der großen amerikanischen Schlachten in Vietnam bei den Search-and-Destroy-Operationen des General Westmoreland, die mit den modernsten Mitteln der elektronischen Technologie durchgeführt wurden, diesem nichts entgegen, der Dschungel war leer, wenn sich der Feind auch erst noch am Vortage dort aufgehalten hatte. Es setzte Regen ein, der jede Flugtätigkeit unmöglich machte, obwohl von den Meteorologen gutes Wetter vorausgesagt worden war. Hatte es etwa jemand regnen lassen? Wer handhabt die Zentrale für den Einsatz telepathischer und hypnotischer Kräfte, wäre nun die eindringliche Frage. Rudolf Hess behauptet, es seien kabbalistische Juden. Er erklärt ferner, dass man ihn gefangen hält, weil es ihm die Juden nie verzeihen werden, dass er dem Kriege ein vorzeitiges Ende bereiten wollte, um sie an der Verwirklichung ihrer Pläne zu hindern, wo sie doch für die Vorbereitung dieses Krieges so viel Mühe aufgewendet hatten. Gleichermaßen war Nixon zu unabhängig. Er hatte den Vietnamkrieg mit einer Vereinbarung beendigt, die ihm Respekt verschafft haben würde. Er beabsichtigte, im Nahen Osten Ordnung zu schaffen, und er widersetzte sich der sowjetischen Herrschaft und den Bestrebungen, die Welt kommunistisch werden zu lassen. Die Politik mit China war sein Werk. Nixon handelte auf seine eigene Verantwortung und musste deshalb vernichtet werden. Ein spanischer Journalist, der sich in Washington und New York mit der Watergate-Affäre befasste, nannte sie Operation Golda Meir. In einem vor einiger Zeit erschienenen Buch mit dem Titel Psi, Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, deutsche Ausgabe Psi, die wissenschaftliche Erforschung und praktische Nutzung übersinnlicher Kräfte des Geistes und der Seele im Ostblock, von Sheila Ostrander und Lynn Schröder, wird von wichtigen parapsychologischen Experimenten berichtet, die in der Sowjetunion, in Bulgarien, der Tschechoslowakei und in weiteren kommunistischen Ländern durchgeführt werden, zu denen freilich noch China und Vietnam hinzuzufügen wären. Das Buch ist im Jahre 1970 veröffentlicht worden. Etwa 10 Jahre vorher war ich dieser Angelegenheit in Moskau und Leningrad persönlich nachgegangen. Es war mir bekannt, dass die Sowjets sich schon seit Jahrzehnten intensiv mit derartigen Studien und deren praktischer Anwendung zum Zwecke der Weltbeherrschung befasst hatten. Selbstverständlich erhielt ich von keinem der Würdenträger, mit denen ich zu tun hatte, irgendwelchen Aufschluss. Es ist notwendig, sich in Erinnerung zu rufen, dass Gurdjieff über den westlichen Hypnotismus sagt, das ist nur ein erstes Gestammel von einer Wissenschaft, die in der Mongolei und in Tibet enorm hoch entwickelt ist. Und auch in dem Gebiet, in dem er, Stalin und auch Rasputin aufgewachsen sind. Und selbst dieser Hypnotismus war bloß ein Bruchstück von etwas viel Älterem und Unbekannten. Hat das etwas mit der uralten tibetischen Praxis des nach außen Projizierens des subtilen Körpers eines Magiers in den Körper eines anderen Menschen, lebend oder sterbend, zu tun, den man dann unter einem fremden Willen zu Handlungen veranlasst, ohne dass er davon weiß oder wobei er des Glaubens nach einem Willen zu entscheiden? Auf diese Weise lässt sich auch ein Sterbender wieder zum Leben erwecken oder ein Lebender kann in einen Golem verwandelt werden. Mao behauptete, dass die Atombombe dagegen nichts ausrichten könnte. Und Vietnam hat bewiesen, dass es gegenüber der fortgeschrittensten Technologie des Westens überlegen war. Mächtige geistige Kräfte sind von irgendeinem Punkte der Erde aus zu seinen Gunsten in Bewegung gesetzt worden. Man könnte wohl zu Recht glauben, dass die Zentrale für Telepathie und Hypnotismus von einem Gebiet aus, das unter kommunistischer Herrschaft steht, betrieben wird, wenn das Schicksal Stalins nicht wäre, das in gewisser Weise ähnlich dem von Nixon ist. Am Ende seiner Tage fängt Stalin an, von einigen geheimnisvollen jüdischen Ärzten zu sprechen, die ihn vergiften wollen. Es ist die gleiche Sprache wie die von Rudolf Hess. Stalin konnte man es nicht verzeihen, dass er mit Hitler einen Nichtangriffspakt geschlossen hat. Mit der Erklärung über die jüdischen Ärzte hat er sein Schicksal besiegelt und auch sein geschichtliches Los. Über ihm entlädt sich die gleiche Lawine biblischer Blitzstrahlen und Donnerschläge. Es ist unwichtig, wo sich die Zentrale befindet und auch wer die Medien und Werkzeuge sind, derer sie sich bedient. Wichtig ist, wer sie in der Dunkelheit des Kali Yuga leitet und kontrolliert. Schwarzmagie und der Untergang von Atlantis. Es ist immer am Ende eines Zyklus, das klar zutage tritt, dass die Götter diejenigen, die sie verderben wollen, mit Blindheit schlagen, durch Kräfte des Verstandes oder durch eine machtvolle und unbekannte Technik, durch die von den dunklen Kräften des Verfalls, des Bösen, des Chaos und des Nichts gehandhabten hypnotischen Energien. Dasjenige, was man unter derartigem Hypnotismus bezeichnet hat, fällt unter den weitergehenden allgemeineren Begriff der schwarzen Magie. Und in diesem Fall ist es wohl angebracht zu sagen, dass die Götter diejenigen mit Blindheit schlagen, die sie verderben wollen. Die Götter des Bösen, der unbekannte Oberer als Fürst der Sklaverei bezeichnet, der durch seine Anhänger zur Zeit des kritischen Höhepunktes der Involution, also der Verstofflichung, im Kali-Yuga wirkt. Wie man uns sagt, war es diese mächtige Kraft der schwarzen Magie, die das Versinken von Atlantis herbeiführte. Zufolge des höchsttechnologischen, mechanistischen und rationalistischen Charakters unserer Epoche bedient sich die Schwarzmagie heutzutage der Maschine und der Technologie. Unter dieser schwerfälligen, eisernen Technologie, die das Eisen einsetzt und die zutiefst diabolischen Charakter trägt, existieren mächtige Waffen zur Klimaveränderung, die in den Zentren der Dunkelmächte der Welt bereits im Einsatz sind. Die künstlich zustande gebrachten Klimaveränderungen sind erst dann feststellbar, nachdem sie schon geraume Zeit eingesetzt haben, wobei sie auch mit natürlichen Phänomenen verwechselt werden können. Nur die Spezialisten der gegnerischen Macht, auf die man einwirken oder die man warnen will, begreifen die Sachlage und geben unter Zahlung eines Preises klein bei. Durch eine Atomexplosion können so Eiswüsten der Arktis zum Abschmelzen gebracht werden, was eine Überschwemmung Kanadas und der Vereinigten Staaten hervorrufen würde. Ferner besteht die schreckliche Möglichkeit des Ozonlochs, das heißt, ein Ozonfenster in der Atmosphäre zu öffnen, durch welches die ultravioletten Strahlen in dieselbe einzudringen und das gesamte Gebiet zu verbrennen vermögen, welches unter dem Fenster liegt. Wie lässt es sich kontrollieren, dass sich das Fenster nicht in eine Tür zur ganzen Erde ausweitet? Die von Jahr zu Jahr immer unerträglicher werdenden Klimaveränderungen, die man heutzutage in der ganzen Welt beobachtet, wo Winter zu Sommern werden und umgekehrt, können künstlich hervorgerufen sein. Saint-Germain hat gesagt, wenn einmal die Sommer zu Winter und die Winter zu Sommern werden, dann ist das Ende der Welt nahe. Das kosmische Gleichgewicht, in welchem die Erde lebt, setzt einer derartigen Zerstörungswut und wissenschaftlichen Primitivität jedoch eine Grenze.